Achter Auftritt. Die Szene: Unter den Palmen in der Nähe des Klosters, wo der Tempelherr Nathans wartet. Der Tempelherr geht, mit sich selbst kämpfend, auf und ab, bis er losbricht. Hier hält das Opfertier ermüdet still. Nun gut, ich mag nicht näher wissen, was in mir vorgeht, mag voraus nicht wittern, was vorgehen wird. Genug, ich bin umsonst geflohen, umsonst. Und weiter konnt ich doch auch nichts als fliehen. Nun komm, was kommen soll. Ihm auszubeugen war der Streich zu schnell gefallen, unter den zu kommen ich so lang und viel mich weigerte. Sie sehen, die ich zu sehen so wenig lüstern war. Sie sehen und der Entschluss, sie wieder aus den Augen nie zu lassen. Was? Entschluss? Entschluss ist Vorsatz. Tat. Und ich litt. Ich litte bloß. Sie sehen und das Gefühl an sie verstrickt, in sie verwebt zu sein, war eins, bleibt eins. Von ihr getrennt zu leben ist mir ganz undenkbar, wäre mein Tod. Und wo wir immer nach dem Tode noch sind, auch da, mein Tod. Ist das nun Liebe? So liebt der Tempelritter freilich, liebt der Christ das Judenmädchen freilich.